10 Minuten nach 7 wird es gleich 7 Uhr und 10. Zappenduster sieht es aus im Traumland Kalifornien. Die weltweit 8. größte Volkswirtschaft für sich genommen ist so gut wie pleite. Auf nicht weniger als 24,3 Milliarden Dollar beläuft sich das Haushaltsdefizit, wie das so ist, wenn man beständig mehr ausgibt als einnimmt. Kerstin Zillmann, Los Angeles. Was bedeutet die Lage konkret für die Menschen in Kalifornien? Also für ganz konkret, manche merken das noch gar nicht, sehr merken es die Arbeitslosen zum Beispiel. Die Arbeitslosenquote ist hier deutlich höher als im US-Durchschnitt. US-weit liegt die Quote bei 9,4%, in Kalifornien liegt sie bei 11,2%. Und zum Beispiel Arbeitslosen könnte drohen, dass sie die Zahlungen, die sie dann trotzdem bekommen vom Staat, erstmal nicht bekommen, wenn Kalifornien kein Geld mehr hat. Das ist passiert schon, als eigentlich Steuerrückzahlungen dran waren im März, April, und da gab es auch schon mal einen Engpass im Haushalt hier in Kalifornien, und da hat Kalifornien Schuldscheine verschickt. Also das könnte zum Beispiel auf diese Arbeitslosen zukommen, dass sie Schuldscheine bekommen anstatt Geld, und das ist natürlich nicht sehr hilfreich. Es bedeutet auch, das hat Gouverneur Schwarzenegger angedroht, dass Krankenversicherungen für Kinder gekürzt werden sollen, unter Umständen bestimmte Programme ganz gestrichen, Sozialhilfe für Familien, staatliche Parks sollen geschlossen werden, Häftlinge unter Umständen vorzeitig entlassen werden, Studienförderung, Schulprogramme, AIDS-Hilfe, all dieses will Gouverneur Schwarzenegger, so hat er zumindest angedroht, nicht nur kürzen, sondern zum Teil ganz streichen. Nun hatte Arnold Schwarzenegger bei seinem Amtsantritt erklärt, vor 6 Jahren war das, er wolle der Verschwendung ein Ende bereiten. Ganz offensichtlich hat er den Mund zu voll genommen, oder woran ist er gescheitert? Ja, er hat den Mund sehr voll genommen. Er hat da große Sprüche abgelassen nach seiner Terminator-Art. Eher so, ich werde hier alle Sachen in die Luft sprengen und ganz von vorne anfangen und wir werden die Verschwendung beenden, nur ausgeben, was wir haben, unsere Kreditkarten zerschneiden und alles solche großen Sprüche. Er hat offensichtlich unterschätzt, zum einen den Widerstand und die Macht von Gewerkschaften, die er dann sehr zu spüren bekommen hat, Initiativen, die er eigentlich auch beim Volk durchbringen wollte, die hat er nicht geschafft durchzubringen, unter anderem, weil die Gewerkschaften mächtiger waren und eine so große Kampagne gestartet haben, dass einfach keine Mehrheit zu bekommen war. Dann hat er wohl auch überschätzt seine Popularität, die ist jetzt nämlich auch auf einem Rekordtief bei unter 30%, und das schon eine ganze Weile. Er hatte sich vorgestellt, dass er das, was er mit den Politikern nicht durchsetzen kann in Sacramento, per Volksentscheid vors Volk von Kalifornien bringt und dass die das alles irgendwie absegnen werden, weil er, Gouverneur Schwarzenegger, das sagt. Das Einzige, was die Kalifornier abgesegnet haben, waren weitere Wohltaten, aber keinerlei Steuererhöhungen oder Kürzungen. Das heißt, Kalifornien gibt noch mehr Geld aus und nimmt keinen Dollar mehr ein. Aus dem Dilemma kommt man ja nur dadurch heraus, dass sich die Parteien auf einen Sparhaushalt einigen. Wie stehen da die Aussichten? Die stehen ganz schlecht, obwohl Gouverneur Schwarzenegger eben Anfang dieser Woche diese Gardinenpredigt sozusagen gehalten hat und gesagt hat, also wir müssen uns echt jetzt zusammenreißen. Ende Juli können wir unsere Rechnung nicht mehr bezahlen. Geht jetzt in Sacramento, der kalifornischen Hauptstadt, schon der Streit in Hochtouren, läuft der schon. Die Demokraten sagen, kommt gar nicht in Frage, dass das alles gestrichen wird. Wir machen ein paar Kürzungen, aber wir müssen erstmal abwarten. Die Republikaner sagen, es muss gekürzt werden. Die Gewerkschaften sind auch schon dabei zu protestieren, und natürlich alle, bei denen gestrichen wird, sprechen jetzt in Sacramento vor und sagen, warum ihr Programm eben wichtig ist und warum das auf keinen Fall gekürzt oder gestrichen werden kann. Also momentan ist nicht absehbar, wie sich die Kalifornier hier in der Regierung einigen sollten, und dann wird es unter Umständen eben dazu kommen, dass es wieder Schuldscheine gibt, dass man sich vielleicht irgendwo noch mehr leihen muss. Gouverneur Schwarzenegger hatte gehofft, vielleicht aus Washington so eine Art Bailout zu bekommen. Kalifornien ist zu groß, um bankrott zu gehen. Da hat aber Finanzminister Geithner gesagt, kommt gar nicht in Frage. Wenn wir das anfangen, kommen alle anderen auch. Und insofern sieht es im Moment wirklich ziemlich duster aus. Und die Bilanz Arnold Schwarzeneggers, wie würde die derzeit ausfallen? Müsste das Urteil da nicht vernichtend ausfallen oder wäre das zu schwarz-weiß gemalt? Also im Moment eben die Umfragewerte sind ganz unten, was er sich als Reformgouverneur vorgenommen hatte. Davon hat er so gut wie gar nichts durchgebracht. Was er allerdings geschafft hat, ist wirklich, sich als der Umweltgouverneur zu etablieren. Er ist einfach der Politiker in den USA, der für Umweltreformen steht, der dafür steht, dass er sich auch als Republikaner gegen die Bush-Regierung aufgelehnt hat, Klagen eingereicht hat im Sinne der Umwelt für mehr Klimaschutz. Und er ist eben auch jetzt mit der neuen Regierung, Barack Obama, ist er häufiger schon im Weißen Haus gewesen, zum Beispiel als die Kalifornier über den kalifornischen Haushalt abgestimmt haben. Da war Gouverneur Schwarzenegger nicht in Kalifornien, sondern er war im Weißen Haus, um bei einer Zeremonie für ein Umweltschutzgesetz dabei zu sein. Aus Kalifornien, Kerstin Zilm. 7:15 Uhr ist es, Sie hören Deutschlandradio Kultur.